Ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 166. Mit Marion McPartland, Vi Red, Hazel Scott, James Wee, Willie Wayne, James Booker, The Bookaroos, Grady Martin, Jerry Lee Lewis, Ann Peebles, Patti LaBelle, Brownie McGee, John Jackson, Bola Tsetshi, Compay Segundo, Tony Johnson, Camille Howard, Lady Bo und Rita Moss, Sängerin, Organistin, Pianistin und Schlagzeugerin, wurde 1918 in West Virginia geboren, wuchs aber in New York City auf, lebte ein sehr langes Leben. Sie wurde 97 Jahre alt, spielte live bis weit in die 2000er Jahre. Tatsächlich war sie eher eine Live-Künstlerin als jemand, die sich als Schallplatteninterpretin verstand. Und das, obwohl sie nicht wenige Platten für unterschiedliche große und bekannte Plattenfirmen aufnahm. Das reichte von Decca und Mercury bis hin zum eigenen Label mit Selbstvertrieb über Live-Konzerte. Live-Auftritte waren ihr Ding und in diesem Bereich war sie eine sehr große Nachtclub-Attraktion, denn sie sang nicht nur, sondern bediente zeitgleich Piano, spielte den Bass über das Orgelpedal und bearbeitete mit einer freien Hand oder auch beiden noch die Bongos und gab als Zugabe ein Schlagzeug-Solo, wenn eines zufällig auf der Bühne stand. Stars out tonight, know if it's cloudy or bright, for I only have eyes for you, dear. Moon way up high, can't see a thing in the sky, for I only have eyes for you. Don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You here, so am I. Millions of people pass by, all disappear from view, and I only have eyes for you. next time you see me, things really won't be the same. And if it hurts you, baby, you've only got yourself to blame. It's a true, true saying, all that shines ain't gold. It's a true, true saying, all that shines ain't gold. And the good book says, you gotta reap just what you sow. You know you've been lying and cheating for so long. You've been lying and cheating for so long. You're just a wrongdoing man, and another king is on your throne. Thank you. Rest for You von Rita Moss folgte die Pianistin Marion McPartland mit Strike Up the Band, erschienen in den 50er Jahren auf Savoy Records. Die dritte Aufnahme stammte aus den 60er Jahren und war von der Altsaxophonistin Elvira Vyrette, die ich bis vor kurzem nur als Begleitmusikerin kannte, von der ich weder wusste, dass sie sowohl gesungen hatte, noch dass sie Musik unter eigenen Namen veröffentlichte. Wir hörten die Coverversion von Junior Parkers Next Time You See Me, das er 1956 für Duke Records erstmalig einspielte. Den letzten Titel, The Jeep is Jumping von Hazel Scott aus dem Jahr 1955, hatte ich vor 30 oder vielleicht waren es sogar 40 Jahre mal aus dem Radio aufgenommen, und das war lange Zeit die einzige Aufnahme, die ich kannte. Mein Erstaunen war dann sehr groß, als ich mich Jahrzehnte später über die Frau informierte. Nicht nur, dass sie auf dieser Aufnahme von The Jeep is Jumping Charles Mingus am Bass und Max Roach an den Drums in der Begleitband hatte. Hazel Scott war einer der ersten schwarzen Superstars in den USA in den 40er Jahren in der Unterhaltungsbranche. Also die erste schwarze Künstlerin mit einer eigenen TV-Show, und das alles, obwohl sie sich aktiv für Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung einsetzte und gegen Rassentrennung kämpfte. Das war ja schon in den 40er Jahren, also das war dann schon was Besonderes. Das ging erstaunlich lange, gut kann man nicht sagen, aber ohne dass man ihr allzu schweren Schaden zufügen konnte. Ab 1950 änderte sich das drastisch. Erzkonservativer Politiker fanden einen Weg, sie auf die schwarze Liste als Kommunistin-Sympathisantin zu setzen, und innerhalb einer Woche wurde ihre erfolgreiche TV-Show nicht mehr gesendet. In den folgenden Monaten und Jahren bekam sie nur noch sehr wenige Auftritte, so dass sie nach Frankreich auswanderte und erst in den späten 60er Jahren wieder in die USA zurückkehrte. Superstars waren die beiden folgenden Musiker nicht. Dennoch hatten sie lokal im Raum Texas bzw. Louisiana zum Teil eine große Bedeutung. Wir hören zuerst den Schlagzeuger und Sänger Wee Willie Wayne mit I Gotta Be Careful von seiner letzten Plattensession 1962 und etwa aus dem gleichen Zeitraum den Organisten James Booker mit Smexy. In späteren Jahren war Django Partner ein Original, das Wee Willie Wayne in den 50er Jahren aufgenommen hatte, fester Bestandteil des Repertoires von James Booker, und er spielte diesen Titel auch öfters für Plattenaufnahmen ein. Careful. Oh, I know there's no more good left in me. Yeah, it's got to be careful. Well, there's no more good left in me. Well, that's the way people made me. Lord, and that's the way I'm gonna be. I'm so tired of being mistreated. Well, I'm tired of being kicked around. Yeah, I'm tired of being mistreated. Tired of being kicked around. Well, you think you got trouble, you ought to have mine. Then you would rather be 6 feet in the ground. Thank you. and raise my hand. Fuss and fight all night long. Yeah, yes, raise and raise my hand. Fuss and fight all night long. Well, and if allows to block my trail, well, I'm gonna fight until the last breath is gone. I got to be careful. Geht es nun zur Country-Musik. Vier Titel, Happy Go Lucky, Guitar, The Buckaroos stellen ihren Leadgitarristen Don Rich in den Vordergrund. Dann gibt es zwei Versionen des Ray Price-Hits Crazy Arms. Zuerst ein Instrumental mit dem Studio-Gitarristen Grady Martin aus Nashville. Anschließend geht's in die Sun Studios nach Memphis zu Jerry Lewis. Und zur Abrundung gibt es dann nochmals die Buckaroos, aber diesmal stellen sie den Pedal Steel Gitarristen in den Vordergrund, Tom Rumley, 7 Come 11. somebody new. While yearning hot, keep saying you're not mine, not mine, not mine, not mine. My troubled mind grows blue to another you'll be waiting. But now I'm so lonely all the time. Precious dreams I had for you and me, and take all the love I thought was mine. Someday your crazy arm will hold somebody new, but now I'm so lonely all the time. While my yearning heart keeps saying, you're not mine, not mine, not mine, not mine. My troubled mind grows blue to another you'll be with. But now I'm so lonely all the time. So, bisher war wahrscheinlich die bekannteste Aufnahme dieser Sendung Jerry Lee Lewis mit Crazy Arms. Das ist zwar ein Klassiker, aber so richtig bekannt sind die beiden Titel, die jetzt kommen, nämlich I Can Stand the Rain aus dem Jahre 1973 und Lady Marmalade aus dem Jahre 1974. Erstgenannter Titel von Ann Peebles, zweiter von Patti LaBelle. Vom letzten Titel gab es sogar in den 70er Jahren eine deutsche Version. Daran kann man erkennen, das Ding war wirklich ein Superhit. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember? lady mama lie. Verlassen den Dancefloor der Diskotheken der 70er Jahre und wenden uns dem Blues zu. Ein Mann bzw. zwei Männer, die sich jeweils alleine auf der Gitarre begleiten. Zuerst Brownie McGee, mal ohne Sonny Terry, Brownies Deep Sea Diver aus dem Jahr 1960. Danach John Jackson, Matchbox Blues. Beide Gitarristen tourten mit dem American Folk Blues Festival. Brownie McGee schon sehr früh in den 60ern und dann nochmal 1972, John Jackson 1969. Got a stroke and I can't go wrong. Dive to the bottom, my wind holds out so long. You may take my woman, but you sure can't keep her long. I got a new way of loving that you men just can't get on. Hey, whoa, whoa. Lord, Lord, hey, hey, Lord, Lord, Lord. Sometimes she wears a hat, sometimes she wears a tam. Great big straight legs and he's shaped just like Georgie Ham. Whoa, whoa, whoa, whoa. Lord, Lord, hey, hey. Lord, Lord, Lord, hey, Lord. She ain't so good looking. Teeth don't shine like pearl. Don't take good looks to carry a woman through this world. To ride on no bus, neither take no subway train. I got so many women, they gonna buy me an aeroplane. Yeah, get you down. Hey, whoa, whoa. Lordy, shaw. Hey, hey. Lord, Lord, Lordy, Lord. Well, I love my baby better than I do myself. Well, if I don't love her, I don't want nobody else. Why, boy? I got my hook in the water. Yes, my cork's on top. How can I lose, Lord, with the stuff I got? 'Cause I'm a deep sea diver. Got a stroke and I can't go wrong. Every time I move, some poor man loses his home. Yes, they do now. Clothes. Said something new this morning, matchbox hold my clothes. Said ain't got no matches, got no far to go. Said I woke up this morning, blues all around my bed. Said I woke up this morning, blues all around my bed. My babe gonna leave me, no one to hold my worried head. Matchbox hold my clothes. Said I'm Daniel this morning. Matchbox hold my clothes. Said I'm a poor boy, got no far to go. Got no far to go. Das war Mr. Jimmy, so hieß die Aufnahme. Bolasecchi war der Gitarrist aus Brasilien. Von Brasilien geht's in die Karibik. Compay Segundo aus Kuba, Son Oriental und Tony Johnson aus Jamaika, Give Her Banana. En la guerra de independencia que servían de confidencia, fíjense en estos modales. Si llegaba un guajiro a bailar a un guateque, y si colgaba el machete sabía bien del enemigo, y entonces le preguntaban: el caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso y no me deja pasar. Andando, caimán, ae, ae, caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. En solares y casinos, pasteles y los juncales, en todos esos lugares se usaron siempre tus signos. Andando, caimán, ae, ae, caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. Es un baile oriental, nacido en lucha bravía, que libró la patria mía con hombres como el titán. Andando, caimán, ae, ae, caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. Peaches, she don't want plum, she wants banana, good for the gum. She loves banana in any shape, give her a dozen, don't give her grapes. Give her banana in the day, give her banana in the night. If you do, she'll treat you right, she'll call you darling day and night. Like apples, so don't you try. Adam was tempted, no, you know why. Many fruits that she did refuse, she only loved one, so she could choose. Give her banana in the day, give her banana in the night. If you do, she'll treat you right, she'll call you darling day and night. I gave her beetroot and tomato, potato and cucumber. Now this salad is quite unique, but she told me there's no technique. Give her banana in the day, give her banana in the night. If you do, she'll treat you right, she'll call you darling day and night. Now this girl really knows what she need, but I can tell you, you don't have to plead. She said, man, what have you got? I said, banana, that's all I've got. Give her banana in the day, give her banana in the night. If you do, she'll treat you right, she'll call you darling day and night. In den 40er Jahren, den späten 40er Jahren und den frühen 50er Jahren grasierte das Boogie-Fieber. Camille Howard hatte die Angewohnheit, sämtliche Lieder und Kompositionen in ein Boogie-Gewand zu kleiden. Daher hören wir jetzt den Buckaroo-Boogie. Malone, geborene Jones, hatte den Künstlernamen Lady Bo, war in den späten 50er und frühen 60er Jahren die Rhythmusgitarristin von Bo Diddley. Außerdem spielte sie auch auf Les Coopers Wiggle Wobble die Gitarre, ebenso auf Aztec, was wir gleich hören werden, auf der ausschließlich Lady Bo an der Gitarre zu hören ist und nicht etwa Bo Diddley, obwohl das nicht so erwähnt wird. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Ich bin Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und viel Spaß mit Lady Bo und Aztec.